Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Restless. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Restless. Thank you. auch mal für tausende Partypieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 214x die 0@mdr.de. We'll be right back. Sputnik. Heimspiel. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Restless. We'll be right back. Oh, mal für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-Null@mdr.de. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Restless. Sputnik Heimspiel. Thank you.